Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: Zappa, Beefheart, Stooges. Der frühe US Underground. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Der Cowblues of Poetry. Der Cowblues of Poetry. Der Cowblues, der Cowblues, those poor Jews, still crying by the burning back in World War II's. One bad man, 6 million Jews, down in Der Cowblues, down in Der Cowblues. The world can't forget that misery, and the young ones now begging the old ones, please, to stop being madmen, for they have to tell their children about the burnings back in World War III. War one was balls and powder, blood and snow. War two rained death and showers and skeletons. Dancing and screaming and dying in the ovens, coughing smoke and dying by the dozens down in Dachau Blues, down in Dachau Blues. Three little children with doves on their shoulders, their eyes rolled back in ecstasy, crying, please, old man, stop this misery. They're counting out the devil with two fingers on their hands, begging the Lord, don't let the third one land on World War III. On World War III. Blues und Free Jazz. Captain Beefheart war ein leidenschaftlicher Saxophon- und Blueshauptspieler und gab seine Musik 1985 zugunsten der Malerei auf. Beefheart gehört zum frühen US-Underground wie die Sex Pistols zum Punk. Wir hörten ihn mit Dachau Blues, das auf dem Sampler Creative Outlaws US Underground 1962 bis 70 zu finden ist, der oft in dieser Sendung vorkommen wird. Heute im Soundcheck geht es um frühe amerikanische Underground-Musik und einen musste man erwähnen, Frank Zappa, Schulfreund von Captain Beefheart und kreativer Kopf. Mit seiner Band Mothers of Invention hat er sämtliche Grenzen zwischen Jazz, Rock, Psychedelic und Pop ausgelotet. Hören wir vom Album Weasels Ripped My Flesh, das Ende der 60er erschien, den Song My Guitar Wants to Kill Your Mama. Sneaking around just to get to your back door.

He's never early, he's always late. First thing you learn is that you always gotta wait. I'm waiting for my man. All working out. Die amerikanischen Fugs waren eine Underground-Band in einer Zeit, wo das Wort Beat noch subversiv war. Sie brachten eine Zeitschrift namens Fuck You heraus und waren Mitte der 60er Jahre in New York so etwas wie das Sprachrohr des anderen Amerika. Hören wir eines der frühen Songs der Fugs vom Sampler Creative Outlaws, The Garden is Open. It's our next album song, it's the song of our next album called The Garden is Open. Possibly examined. spice smells begin to roam. It's summer again, and I shall bring it round to tawny sappy leaves, to live lights in green eyes. It's summer again, oh, orange and orange, and gladly will I fly. Eigentlich hatte Jimi Hendrix sein Coming Out in England, wo er sich Musiker suchte und auch oft präsent war. Doch Hendrix war Amerikaner und hatte auf dem Woodstock Festival einen denkwürdigen Auftritt und mit seiner Jimi Hendrix Experience Platten wie Electric Ladyland produziert, die Ende der 60er eine ganz eigene Form von Rockmusik etablierten. Schräg voller Improvisationen und mit seinem einmaligen Gitarrenspiel. Hören wir Jimi Hendrix mit Voodoo Child. We'll be right back. US Underground, ohne die große Blues-Tradition ist das wohl undenkbar. Der Blues war früher, viel früher, und all die Perlen sind nach und nach erst später gewürdigt worden. Beispielsweise Leute wie Blind Willie Johnson, deren Aufnahmen bis in die frühen 30er zurückgehen müssen, für den Sound eines zum Beispiel Captain Beefheart Pate gestanden haben. Hören wir vom Sampler Doom and Gloom den Song God Moves on the Water von Blind Willie Johnson von 1929. Year of 1912, April the 14th day. Red Titanic, drunk night playing, fever light running free. God moves, moves, and the people that are running free. The guards who had been watching, stay for they were tied. When they heard the great excitement, many gunshots were fired. God moves, moves, and moves, and the people let run and pray. Captain Smith gave orders, women and children first. Man and a life of a letter, man and a life of crush. God moves, and moves, and moves. And the people that run and pray. Oh, men that live a happy home, all that they process. Lord Jesus, will you hear us now? Help us in our distress. God moves, and moves, and moves. People that run and pray. Women that leave a loved one before the safety. When they heard the loved one doom, hearts that almost break. God moves, and moves. And more, and the people that run and pray. A.G. Smith, mighty man, build a boat that he couldn't understand. Name it the name of God in the tin. Middle of the sea, Lord, the boat is in. And more, and more, and more, and the people that run and pray. Well, I'm alone. Die 60er Jahre in den USA waren auch geprägt von der Idee der freien Liebe, die die Kleinfamilie ablösen sollte. Das war das Ideal der frühen Hippies, und niemand hielt die Idee besser in einem Song fest wie Grace Slick und ihre Band The Great Society. Später wurde der Song nochmal unter Jefferson Airplane bekannt, aber 1966 entstand die folgende Aufnahme im Matrix Club in San Francisco, wo er eine kleine Psychedelic-Szene quasi den Anfang der späteren Hippies machte. Vom Sampler Creative Outlaws, US Underground 1962 bis 70, Somebody to Love, Grace Slick. Don't you need somebody to love? Oft als einer der ersten Punk-Songs überhaupt bezeichnet, die Stooges mit I Wanna Be Your Dog, die diesen Song mitten im Summer of Love 1969 herausbrachten. Die Stooges kamen aus Detroit und bekamen von der Love and Peace-Bewegung wenig mit und rotzten sich ihren Frust von der Seele. I Wanna Be Your Dog stammt vom ersten Stooges-Album, bei dem übrigens John Cale von Velvet Underground als Produzent wirkte. Da kamen also einige kreative Außenseiter zusammen. Stell dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin. Das war ein Titel und gleichzeitig Slogan der West Coast Pop Art Experimental Band, die die Idee einer pazifistischen USA in genau diesem Song auf den Punkt brachte. You don't know what's going on. You don't know what's going on. You can't make the world go round. You don't know what's going on. Yeah, yeah, today and tomorrow you're gone. When the holy cow is milking and the greenbacks are rolling, you are king and queen in. But when the greenbacks turn brown, what you gonna do, baby? Come out with me. Come out, take my hand. I'm going home. Come go with me. Come out, take my hand. I'm going home. When the holy cow is milking Was wäre der frühe US-Underground ohne die Garage-Bands? Die spielten zwar eigentlich klassischen Rock'n'Roll, aber dermaßen übersteuert und verzerrt, dass es schon wieder Underground war. Was eher aus einer Notsituation entstand, entwickelte sich schnell zu einem eigenen Sound und einem Genre. Eine dieser Bands waren die Sonics aus Tacoma im Bundesstaat Chicago. Das erste Album erschien 1965 und galt als einer der Alben des Garage-Rock. Hören wir die Sonics oder The Sonics mit The Witch. Little girl who's new in town. she's an evil chick. Say she's the witch. She got a long back of hair and a big black car. I know what you're thinking, but you won't get far. She's gonna make it live, 'cause she's the witch. US Underground ist nicht alleine auf Rockmusik fixierbar. Hört man sich die frühen Aufnahmen eines Tim Buckley aus Washington an, der eigentlich aus der Folkszene stammte, dann wird klar, dass auch dort mal ganz andere Ansätze gepflegt wurden. Das Album Star Sailor erschien 1970, war aber sowas von seltsam und verrückt, dass es durchaus in diese Sendung passt. Hören wir Tim Buckley mit dem Song Monterey. Without shot blood and stains on my fingers. The Gods aus New York waren eine der Bands, die im heutigen Kontext schon fast untergegangen sind, wenn es um US Underground ging. The Gods wirkten Mitte bis Ende der 60er in New York und versuchten so radikal wie möglich zu sein, und das egal, ob sie Rock oder Folk spielten. Ihre Bühnenshows waren reine Anarchie, und auch der folgende Song vom ersten Album, Contact High with the Gods, ist so etwas wie ein Versuch, die Phrase na na na so schräg wie möglich auszuloten, denn der Song hat sonst keinen anderen Text. Out of sight, yeah. Listen, are you hung up? It was strung up, mate. I can't understand. Out of sight, yeah. Listen, are you hung up? One of these days, I am going to erase the mistake in the world. In the world. Tomorrow, I may do it. All the Franks and Ballasters. Nothing. Blank. Empty space. That's what they are now. Blank. Empty space. I know he's sitting in there in the control room now, listening to everything I say. But I really don't care. Hello, Frank Zappa. I'm Jimmy Carl Black, I'm the Indian of the group. Kurzer Ausschnitt von Frank Zappa and the Mothers of Invention. Gleich geht's ein weiteres Stück von Frank Zappa, ganz frühes Stück von Frank Zappa. Das war es schon fast in Stunde 1 im Soundcheck, in dem es heute um für den frühen US Underground ging. Hören wir bis zu den Nachrichten noch ein paar Klänge von Moondog, der schon Mitte der 60er mit avantgardistischen Klängen für Erstaunen sorgte. Hören wir das Stück On Broadway, gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck.